Erster Jakob wohnte im Land Kanaan. Sein Vater hatte dort auch schon gelebt. Zweiter, das ist die Geschichte von Jakob. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete die Schafe mit seinen Brüdern. Er erzählte seinem Vater, wenn seine Brüder etwas Schlechtes taten. Dritter, Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne. Josef wurde geboren, als Jakob schon alt war. Jakob schenkte ihm ein schönes, langes Kleid. Vierter, die Brüder sahen, dass der Vater Josef lieber hatte. Deshalb hassten sie Josef. Sie konnten nicht mehr freundlich mit ihm sprechen. Fünfter, Josef hatte einen Traum. Er erzählte seinen Brüdern davon. Danach hassten sie ihn noch mehr. Sechster, er sagte zu ihnen, hört euch meinen Traum an. Siebter, wir banden Getreide auf dem Feld. Meine Garbe stand plötzlich auf. Eure Garben stellten sich im Kreis auf und verbeugten sich vor meiner. Achter, seine Brüder fragten, willst du unser König sein? Willst du über uns herrschen? Sie hassten ihn wegen seiner Träume noch mehr. Neunter, Josef hatte noch einen Traum. Er sagte, ich habe wieder geträumt. Die Sonne, der Mond und 11 Sterne verbeugten sich vor mir. Zehnter, er erzählte das auch seinem Vater. Sein Vater schimpfte mit ihm. Er fragte, sollen wir uns wirklich vor dir verbeugen? Elfter, seine Brüder waren sehr eifersüchtig. Aber sein Vater dachte oft über diese Träume nach. Zwölfter, eines Tages hüteten die Brüder die Schafe bei Sichem. Dreizehnter, Jakob sagte zu Josef, deine Brüder sind bei Sichem. Ich will dich zu ihnen schicken. Josef antwortete, ich bin bereit. Vierzehnter, Jakob sagte, schau nach, ob es deinen Brüdern und den Tieren gut geht. Komm dann zurück und erzähl es mir. So ging Josef los. Fünfzehnter, ein Mann fand Josef auf dem Feld. Josef suchte den Weg. Der Mann fragte, was suchst du? Sechzehnter, Josef antwortete, ich suche meine Brüder. Kannst du mir sagen, wo sie sind? Siebzehnter, der Mann sagte, sie sind weggegangen. Ich habe gehört, dass sie nach Dothan gehen wollen. Josef ging ihnen nach und fand sie dort. Achtzehnter, die Brüder sahen Josef von Weitem kommen. Bevor er da war, machten sie einen Plan. Sie wollten ihn töten. Neunzehnter, sie sagten zueinander, schaut mal, da kommt der Träumer. Zwanzigster, kommt, wir töten ihn. Wir werfen ihn in ein tiefes Loch. Wir sagen dem Vater, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann sehen wir, was aus seinen Träumen wird. Einundzwanzigster, Ruben hörte das. Er wollte Josef retten. Er sagte, nein, wir dürfen ihn nicht töten. 22. Ruben sagte, vergießt kein Blut. Werft ihn nur in dieses Loch hier. Aber tut ihm nicht weh. Ruben wollte ihn später heimlich zum Vater zurückbringen. 23. Als Josef ankam, nahmen ihm seine Brüder das schöne Kleid weg. 24. Sie packten ihn und warfen ihn in das Loch. Das Loch war leer und es war kein Wasser darin. 25. Dann setzten sie sich zum Essen hin. Sie sahen eine Gruppe von Händlern kommen. Die Händler hatten Kamele mit Gewürzen und wollten nach Ägypten. 26. Juda sagte zu seinen Brüdern, was bringt es uns, wenn wir unseren Bruder töten? Wir müssen den Mord dann verstecken. 27. kommt, wir verkaufen ihn an die Händler. Er ist doch unser Bruder. Die anderen Brüder waren einverstanden. 28. Als die Händler vorbeikamen, zogen die Brüder Josef aus dem Loch. Sie verkauften ihn für 20 Silberstücke. Die Händler brachten Josef nach Ägypten. 29. Später kam Ruben zum Loch zurück. Josef war nicht mehr da. Ruben war sehr traurig und zerriss seine Kleider. 30. Er ging zu seinen Brüdern und rief, der Junge ist weg. Was soll ich jetzt tun? 31. Die Brüder nahmen Josefs Kleid. Sie töteten einen Ziegenbock und machten das Kleid mit dem Blut schmutzig. 32. Sie schickten das Kleid zu ihrem Vater. Sie sagten, das haben wir gefunden. Ist das das Kleid von deinem Sohn? 33. Jakob erkannte das Kleid sofort. Er schrie, es ist das Kleid meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. 34. Jakob zerriss seine Kleider vor Trauer. Er trug dunkle Kleidung und weinte sehr lange um seinen Sohn. 35. Alle seine Kinder wollten ihn trösten. Aber er wollte nicht getröstet werden. Er sagte, ich werde traurig sein, bis ich sterbe. So weinte er um Josef. 36. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar. Potiphar war ein wichtiger Beamter beim Pharao.